Neues von der Glasfaser. Ein Tag vorm Urlaub erreichte mich eine E-Mail. Frei interpretiert: Bitte wählen Sie einen Abschlusstermin, an dem wir Ihre Glasfaserdose montieren können. Da die Anzahl der Termine begrenzt ist, wählen Sie bitte zeitnah einen für Sie passenden Termin aus. Ach ja, wenn die Ausbaulänge länger als 3 Meter ist, kümmern Sie sich gefälligst selbst um Kabelkanäle, Durchbrüche und anderen Kram. Fein! Der späteste Termin war der 30.10., ein Freitag. Kabelkanäle und Bohrer musste ich noch beschaffen und klar, wir kommen erst am Samstag zuvor, gegen Abend zurück. Kabelkanäle gibt's im Baumarkt, den passenden Bohrer 16 mm, 600 mm lang, SDS mit Hartmetallspitze eher nicht. Den habe ich deshalb im Urlaub online geordert und er erwartete mich zu Hause. Am Sonntag nach Ankunft haben wir dann gemessen, gerechnet, alles überprüft und hatten eine ungefähre Vorstellung, wo genau wir landen werden, wenn ich mit dem Bohrer die Wand perforiere. Ich setzte an, meine Holde hielt die Düse des laufenden Staubsaugers drunter und ich bohrte. Irgendwann war ich durch, zog den Bohrer zurück und spürte einen vernehmbaren Luftzug. Fein, dachte ich, dann kannst du ja mal gucken, ob du richtig lagst mit der Vermesserei. Stellt sich raus, Länge ja, Höhe nein. Eigentlich wollte ich oberhalb der Fliesen landen, nun war ich mittendrin. Meine Holde meinte daraufhin, ich hätte den Bohrer leicht schräg gehalten. Eine Information, die wenige Minuten vorher wertvoller gewesen wäre, aber was weiß ich schon. In das Loch steckte ich ein 16 mm Kunststoff-Kabelschutzrohr und im Wohnzimmer steckte ich einen Pfropfen rein, um Spinnen und anderem Getier den Zugang zu erschweren. Unter der Woche beschaffte ich mir dann die Kabelkanäle und nahm mir am Freitag einen halben Tag Urlaub. 2,5 Stunden sollten schließlich ausreichen, um bis zum 14-Uhr-Termin die Kabelkanäle zu verlegen. Gegen 10 rief mich meine Holde an. Der Monteur wolle früher kommen, ob 11.45 Uhr auch schon ginge. 15 Minuten für 8 Meter Kabelkanal erschien mir dann doch zu ambitioniert, weshalb ich mir die Nummer geben ließ. Nach einem kurzen Gespräch einigten wir uns darauf, dass er später als 14 Uhr käme, was mir zusätzlich Zeit einräumte. Ich montierte die Kabelkanäle, in der Hoffnung, die DSL-Kupferleitung nicht zu zerlegen, da ich zwar wusste, dass sie irgendwo unter dem Putz lag, nicht jedoch genau wo. Es klappte. Ich schnitt noch ein Stück Fliese raus, damit es keinen Absatz im Kabelkanal gab und wurde pünktlich um 14 Uhr auf der einen Seite fertig. Fürs Wohnzimmer sollte es wegen der Holzwände einfacher gehen. Ich hatte gerade den Kabelkanal in der Hand, als es klingelte. Der Monteur war da. 14.10 Uhr. Ich zeigte ihm meine Vorbereitung und er befand sie für gut. Als wir das Glasfaserkabel einseitig im Kanal hatten, begann ich mit der Verlegung des letzten Kanals, während er das Kabel auf die richtige Länge kürzte und mit dem Kabel einer Dose verspleiste. Das Ganze mit diesem Wundergerät, das ich euch ja neulich schon in einer anderen Konserve beschrieben hatte. Das müsse er, weil der Anbieter eine solche Dose verlange. Klar könne man die Dose am Übergabepunkt direkt mittels eines Glasfaserkabels mit dem Modem verbinden, dann würde man jedoch mit der Einrichtung scheitern, weil eben diese Dose fehle, die quasi mit dem Haus als Objekt verbandelt wäre. Dann montierte er die Dose, steckte ein mitgebrachtes Modem ein, befand den Anschluss für gut, druckte eine Nummer aus und klebte diese auf die Dose. Fertig. Mein Glasfasermodem müsse ich gegebenenfalls selbst montieren. Zum Einrichten würde ich 1 bis 2 SMS sowie E-Mails erhalten und das war's. Leider konnte er mir nicht sagen, welcher meiner 2 Anschlüsse nun auf das Glasfaser geschaltet würde. Das müsse ich mit dem Anbieter verhackstücken. Er fuhr und ich ging zu meinen Kabelkanälen, um die Deckel zuzuschneiden und sie zu schließen. Ob der Monteur vor dem Spleißen zu stark am Kabel gezogen hatte, ich weiß es nicht. Jedoch bildeten ca. 50 cm Kabel eine Hypotenuse zu den Katheten des Kanals, will sagen, das Kabel war zu kurz. Gut, dass ich die Nummer des Monteurs noch hatte. Ich rief ihn an, er kehrte um und fixte das Problem mit einem Glasfaserverlängerungskabel. Klick, klick, fertig, danke, tschüss. Etwas später stellte ich fest, dass auch die angekündigten Nachrichten eingetroffen waren. Gültig sind die 30 Tage, was für mich bedeutet, dass ich in dieser Zeit das Rufnummerngate überwunden und die Einrichtung abgeschlossen haben muss. So fände eine ungefähr 2-jährige Odyssee endlich ihr Ende. Herzlich willkommen hier im Urlaubsstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 245, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Die Leitung zum Haus ist übrigens für zwei Anschlüsse ausgelegt. Wenn ich Anschluss 2 irgendwann auch auf Glasfaser umstellen möchte, müsse nur ein Monteur kommen, der mir eine weitere kodierte Dose legt, die er mittels eines Glasfaserkabels, wie eben erzählt, mit dem Übergabepunkt verbindet. Also eigentlich kein Stress. Also im Gegensatz zum vorangegangenen Urlaub, der, den Gesamtumständen geschuldet, in Teilen schön, aber eher wenig erholsam war. Nichtsdestotrotz haben wir, Informationen der Tourismusdame geschuldet, einige der empfohlenen Orte aufgesucht, was diese Konserve vielleicht sogar zu einer teils naturkundlichen Kulturkonserve macht. Doch hört selbst. Es ist Montag, der 20.10.2025. Wir befinden uns auf einem, ich denke mal, Wanderparkplatz. Parkplatz überhaupt in einem Ort namens Fahretoft bei Dagebüll in Nordfriesland. Ja, hier ist ein Feuerwehrhaus und in der Nähe des Feuerwehrhauses hier geht der Erlebnispfad los, den man gehen kann. Hier gibt es auch einen Wald. Es muss ein Schulwald sein, ein ehemaliger von der Hans-Mommsen-Schule. Das kann auch der da vorne sein, ich weiß es nicht. Da soll es sowas wie Gnome geben oder wie nennen die hier Puken, ne? Das ist so Waldwichtel, keine Ahnung. Hier gibt es ein regionales Volkskundemuseum. Da sind Führungen ab 9 Personen, telefonische Anmeldungen. Aha, ob man da so einfach rein kann, keine Ahnung. Ja, aber hier steht. Ja. Themendarstellung im Gemeindehaus und 4 Außenstationen. Führungen ab 5 Personen nach telefonischer Anmeldung. Ja, dumm, wir sind nur 2. Wir haben uns auch nicht telefonisch angemeldet. Das ist alles nichts. Aber was Sie hier auch haben, ist eine Fahrradreparaturstation. Habe ich lange nicht gesehen, sowas, oder überhaupt noch nicht, live. Das ist toll. Das ist, glaube ich, nicht nur für Fahrrad, das ist auch für Kinderwagen und für Rollstuhl. Da guck. Man kann also hier das Fahrrad aufhängen und hier unten ist allerlei Werkzeug dran. Schraubenschlüssel, Engländer, Sechskantstift. Ja, auch um den Mantel abzuheben, das ist schön. Und es gibt sogar eine Pumpe mit, dass sie das Zeug hier alles so draußen hängen lassen. Das rostet doch. Ja, und hier gibt es tatsächlich auch eine Pumpe. Das ist schön. Ja, und hier geht dieser Erlebnispfad Fahretoft los. Stationen. Erstens Info Deichbau, zweitens Info Fischerei, drittens Geisterwald der Puken, also kommen wir ja dann daher. Viertens Waldlehrpfad, fünftens Erlebnisbiotop, sechstens Info Schafstall rund um das Schaf, Butterherstellung, Bienenhaltung. 7 historischer Klinkerweg, 8 Hans-Mommsen-Haus mit Kaffee, 9 Backhaus. Hey, hey, hey, ein Backhaus. Ich möchte grüßen. Es ist zwar kein Backhaushaus, aber ein Backhaus. Hätten die Backhäuser ein Backhaus, hätten sie übrigens ein Backhaus-Backhaus. Okay, ich schweife ab. Zurück nach Fahretoft. Backhaus 10, St. Laurentiuskirche, 11 Alter Hafen. Dann gehen wir doch hier mal los. Ja, an der Feuerwehr vorbei. Es windet ein bisschen, wir haben so 7 Grad und ja, die schöne Wetterzeit soll wohl vorbei sein. Man hat Regen angesagt. Glück und Not, de Got as Ebb und Flot. Wahrscheinlich vom Haus Claudia, 1997 gespendet, steht auf einer Bank. Ein öffentlicher Spielplatz ab 14 Uhr, also ist das der Kindergarten? Genau, dann ist der Kindergarten weg und dann dürfen hier die anderen Kinder spielen. Das ist ja auch schön gemacht. Hier ist so eine Doppelschaukel, eine Nestschaukel, ein kleiner Steg, kleine Kletterwand, ein Piratenschiff. Das ist schön. Ja, und jetzt geht's hier schon los. Der Wald und du. Der Wald spendet dir große Mengen des lebenswichtigen Sauerstoffs. Er schluckt die für uns schädlichen Kohlendioxidgase. Er ist der billigste Staubsauger und Luftreiniger. Er ist die grüne Lunge der Landschaft. Er mildert im Sommer die Hitze und im Winter die Kälte. Er reguliert die Luftfeuchtigkeit und bereitet Wolken und Regen vor. Er mildert Sturm und Wind. Er schluckt den Lärm und bildet eine Oase der Ruhe. Also das mit dem Lärm, wenn ich hier die Blätter so rauschen höre, merkt er ja selbst. Er zeigt dir ein Stück der wunderbaren Schöpfung und gibt dir ein Bild vom Zusammenleben und aufeinander Angewiesensein der Pflanzen, Tiere und Menschen. Er ist ein Erholungsort für dich. Darum schütze, hege und pflege ihn, steht hier auf dem Schild. Ja, und jetzt geht's hier über eine Art Betonbrücke. Herzlich willkommen im Geisterwald der Puken. Nordfriesland ist traditionell eine Region, in der Sagen eine besondere Rolle gespielt haben. Die Friesen glaubten an Sagen und den Sagengestalten, Wiedergänger, Klabautermänner, Unterirdische und dort unter anderem an Puken. Sie musste man sich zu Freunden machen. Damit sie aber den Friesen wohl gesonnen waren, musste man sie regelmäßig mit Grütze und Butter füttern. Andernfalls wurden sie ärgerlich und führten allerhand Schabernack aus. Ja. Würde ich jetzt in eine andere Region Deutschlands verorten, aber okay. Meinst du beim Zutzler? Ja. Meinst du der Zutzler, der hat es auch? Na. Hat er nicht? Der Meister. Der Meister? Ich mal ein Bild von derer Puken, die da aufgemalt sind. Der Meister? Eder. Ach so, der Meister Eder, unseren Pumuckl, den meinst. Ja. Ja, ich bin jetzt also in diesem Geisterwald und offenbar ist das Einzige, was hier geistert, meine Holde, nebst mir. Hier ist ein Grillplatz, das ist schön. Ein öffentlicher Grillplatz. Hier sind so, oh, das kann ich ja mal fotografieren. Das ist, also bis jetzt gefällt mir dieser Ort schon ganz gut. Ein Grillplatz mit Schwenkgrill. Kann man einfach so anfangen. Und dann geht man hier von diesem Grillplatz aus ein paar Meter weiter und kommt an ein Großschachspiel. Auch schön. Und hier ist sogar eine Station. Da hat man Schaufeln, Kehrbesen und so ein Zeug hingehängt. Das ist ja genial. Damit man hier ein bisschen sauber machen kann, aber man kann hier tatsächlich Schach spielen. Ich könnte ja mal klassisch eröffnen oder die Dame flachlegen. Und dann ist hier eine Kiste, da sind Bälle drin. Das ist toll gemacht. Da ist eine Kiste mit Bällen drunter. Klaut auch keiner. Das ist, was haben sie hier hinten? Sandspielzeug, eine Kiste mit Sandspielzeug. Schaufeln und so ein Zeug. Da hinten liegt noch so ein Ball. Also hier können Kinder spielen, Erwachsene auch. Und dann ist das hier, ist ein Mensch ärger dich nicht Spiel. Das ist auch lustig. Ein Mensch ärger dich nicht Spiel. Und als Klötze hängen hier so Holzvierecke mit. Genau. Und an der Wand ist ein kleines Rad. Das kann man drehen. Das ist dann quasi wie Würfeln. Da, ne? Wie Würfeln. Ne? Hier kannst du dann würfeln. Ich würfel mal. Bist du denn blau oder gelb? Hä? Bist du denn blau oder gelb? Ich bin nicht blau. Dann bist du gelb. Ja, weiß. 5. Eine 5. Darfst du nochmal? Darf ich nochmal? 5. 4. Nein, 2. Das Ding ist unwuchtig. Ist ja der Knaller. Das geht gar nicht zur 6. Na, und nochmal 5. Ja, es ist. Wenn ich jetzt aus dem Weg gehen, dann würde ich noch ein Bild machen, was ich senden wollte. Ein Bild, was du senden wolltest. Die Sendlingerin. Hängen wir es wieder auf? Ja. So, machen wir ein bisschen Ordnung hier. Ja, schön. Das ist doch schön gemacht. Ich glaube, es waren die Puken, die dafür gesorgt haben, dass das Ding keine 6 kann. Genau. Ich versuch's nochmal. Ja, warte. Ja, mach erstmal das Bild. Ich versuch's nochmal. Möchtest du das an meine KollegInnen schicken? Für eine Idee für die Väteraktion. 2. Ja, wieder. Ein bisschen zurück, aber noch die 2. 5. 2 und 5 geht, ne? 5. Oh. 4. Nee, die rutscht zurück 2. Auf die 2. Ja. Das ist schon mal passiert. 2 und 5. Das Ding, das ist. Leute, baut da mal ein Kugellager rein. Mein Tipp, siehst du die 4 schon wieder zurück auf die 2. Du kriegst. Ja. Ja, das hat bestimmt mal super funktioniert. Damals TM. Aber jetzt geht es leider nicht mehr so. Aber trotzdem eine super Idee. Es gibt so viele günstige kleine Kugellager. Das ist toll. Was haben Sie hier? Ja, unter anderem. Auch schön gemacht. Tischtennisplatte. Die Geräusche, die machen mich jetzt langsam. Und hier ist noch irgendwas drunter. Sind das hier vielleicht Lampen oder sowas? Oder Fackeln? Das sind Figuren, sowas wie Eulen oder so. Und hier ist eine Rinne. Was macht die? Hier ist also so eine Puckfläche. Also man kann hier mit Pucks spielen. Und dann gibt es hier so eine Rinne. Da kann man mit Boule-Kugeln rollen. Und hier vorne ist unter der Tischtennisplatte ist auch... Guck mal, die haben ja sogar das Tischtennis-Zeug drunter. Du kannst hier jederzeit anfangen. Da ist Tischtennisball und... Und da sind so Boule-Kugeln drin, die kann man hier über diese Rinne schieben. Je nachdem, wie weit man die schiebt, richtig kriegt man so und so viele Punkte. Hier ist ein weiteres Schild. In dem Pukenwald. Ein Mädchen auf Sylt musste Tag für Tag schwer arbeiten und hörte dabei immer die Puken fröhlich singen und tanzen. Ach, sprach sie, könnte ich doch auch immer so fröhlich sein. Das hörte ein Puck und als sie am nächsten Tag wiederkam, sprach er, wenn du mich heiraten willst, dann führe ich dich in mein Reich. Sie soll dort sehr glücklich gewesen sein. Ja, kurze Geschichte. Aber es ist toll hier. Also das haben die hier super gemacht. Fahretoft. Kann man mal Urlaub machen. Und hier sind lauter bunte Steine, die Kinder gemalt haben. Ist das hier eine Toilette oder sowas? Oder eine Ausgabe von irgendwas, ne? Ja. Ja, da kann man natürlich auch mal hingehen. Vielleicht kommt man da später hier nochmal durch. Spielanleitung liegt in der Spielekiste, aber das lassen die öffentlich liegen und keiner macht irgendwie Unsinn. Das ist genial, aber das ist da eine Toilettenanlage, definitiv. Obwohl, das könnte auch eine sein. Ja, abgeschlossen. Kein Lockpicking-Zeug dabei. Ein Bauer pflügte in der Nähe eines Grabhügels und fand dort eine zerbrochene Schaufel der Unterirdischen. Er legte einen Nagel dazu und pflügte weiter. Als er wieder an die Stelle kam, waren Schaufel und Nagel verschwunden. Dafür fand er an gleicher Stelle einen Kuchen vor, den er sich wohl schmecken ließ. Hier hinten liegen Platten. Ach, guck mal, was ist denn da? Bitte? Hier. Auch ist ja süß. Auch lauter Steine und dann eine Kiste mit einem Weihnachtsmann. Guck da doch mal rein. Sack. Aber was ist da drin? Geocache? Nee, also nicht laut meiner Karte. Aber hast du mal wegen Caches geguckt? Kerzen. Aha. Ganz viele Kerzen. Ja, aber das machen wir hier im Wald nicht an, ne? Doch, offiziell agiert. Dann ist das eine Stadt irgendwie Feine von. Natürlich. Wenn ich sage, das könnte ein Cache sein, dann ist das wohl ein Cache. Jeder Besucher darf sich gerne eine Kerze und oder einen Stein aussuchen. Frohe Weihnachten, wünschen Weihnachtswichtel. Ein Weihnachtswichtel-Cache. Ja, WWAC24 im Pukenwald. Ja, da guck. Haben wir halt einen Cache gefunden, ne? Hast du einen Kuli? Ja, selbstredend. Super. Dann können wir eine Kerze mitnehmen, das ist doch toll. Cache gefunden, finde ich genial. Ganz ohne Navi. So macht Geocaching Spaß. Jetzt habe ich dummerweise keinen... Ja, schade. Ja, ist ja nur so weit nicht weg. Da kann man noch mal vorbeifahren. Ja, heute ist der 20. Ich mal noch was drunter. Dein Handy liegt da unten drin. Ja, okay. Und nimm ja eine Kerze mit. Ach ja, ach ist das schön. Ich habe zwei Tradis gesehen. Vielleicht habe ich Mystery. Die habe ich ausgegeben. Nimmst du deinen Kuli? Ja, wir gehen jetzt erstmal hierher. Wir können ja danach gleich wieder zurück. Das ist ja dieser Schulwald. Da vorne sind Häuser. Also hier ist ja eh gleich Ende. Hat sich da echt gelohnt, hier hinzugehen. Ich finde das super. Ja, was haben wir denn hier vorne? Steht noch ein Schild. Das ist wahrscheinlich eins von diesen Bäumen. Hier werden Bäume beschrieben. Ah, das ist eine Taubnessel. Ja, wenn ich das jetzt mal vernünftig geregelt gelegt. Klaas ha sich mal ordentlich in Achter in die Bingoten und wer in die Kök mit dem Kopf auf den Tisch ins Lopen. Und denn hör he in sin dunnen Kopf, wat stöhnen und poltern. As sie mit sin Kopf hochkäm, kek he in zwei glönige Augen. Glönige? Ja. De Puck sehen nix und Klaas leben de Gräsen övern Puckel. De Puck kennt aber den Weg in de Spießkummer, denn da stünn ja de Schöttel mit Butter. Also jümmers dran denken, wie Brug Gröt mit viel Butter. Ich versuch das mal zu übersetzen für die Leute, die mein Gestammel nicht auf der Reihe kriegen. Also, der Klaas hat sich mal richtig einen hinter die Binde gegossen und ist in der Küche mit dem Kopf auf dem Tisch eingeschlafen. Und dann hört er in seinem dullen Kopf irgendwas stöhnen und poltern. Als er mit seinem Kopf hochkommt, guckt er in zwei glühende, ich mutmaße glühende Augen. Der Puck, sehe nichts. Genau, der Puck sagt nichts und Klaas laufen die, ich nehme mal an, Gänsehaut oder Gräsen über den Puckel. Was läuft einem über den Puckel? Das läuft einem kalten Rücken runter, ne? Also der Puck sagt nichts und Klaas läuft des kalten Rücken runter. Der Puck kennt aber den Weg in die Speisekammer, denn da steht ja die Schüssel mit Butter. Also immer dran denken, man braucht viel Grütze mit viel Butter. Wir backen. Wir backen. Nein, wie brugt. Ja, wir backen. Wir brauchen viel Grütze mit viel Butter. Weil. Aber Grütze mit Butter? Weil man die doch mit Grütze und Butter füttern soll. So, haben wir es auch. Mutmaßlich jetzt. Also wie gesagt, ich bin ja hier keiner, der hier platt kann, aber hier geht's aus dem Wald raus, dann gehen wir nochmal zurück. Da kommt bestimmt noch mehr mit Puken. Aber es ist doch echt schön hier. Ja, das haben sie echt toll gemacht. Sehr gefällig. Der Pukenwald habe ich mir zuerst auch nichts drunter vorstellen können. Aber ja, kleine Geister. Raben gibt's hier auch. Oh, wir kommen an eine Hütte, an ein Häuschen fein, gedeckt fast bis zu meinem Schwertfortsatz, also Brustbein hinunter. Was mag es sein? Ein Knecht neckte einmal den Puck im Haus eines Bauern, so dass dieser auf Rache sann. Als der Knecht dann schlief, zog er ihn an den Haaren nach oben, dann nach einiger Zeit am großen Zeh wieder nach unten. Das geschah die ganze Nacht über, so dass der Knecht keinen Schlaf fand. Er wälzte sich im Bett hin und her und unausgeschlafen erblickte er den Puck am nächsten Morgen grinsend auf dem Fenstersims sitzen. In Zukunft aber erhielt der Puck Grütze mit besonders viel Butter. Und das sieht so aus, als könne man dieses Haus öffnen. Wuhu. Hier ist ein Lichtschalter, da drücke ich jetzt mal drauf und hier ist abgeschlossen. Und dann kann man hier mal gucken. Jo, es ist abgeschlossen. Das ist nicht offen. Aber man kann reinschauen. Hier sind Spinnräder. Überhaupt, ja, was man hier so hat. Okay, also. Ein Klappkorb ist besonders gut für die Zeit. Ja, ein Klappkorb. Butterfässer, ne? Da hat man früher Butter drin gemacht. Karten, wie einer Butter gemacht hat oder auch Milch. So wurde gekäst. Weiter. Da hat man gerührt. Ja. Sahne. Milch. Ja. Sahne, ja. So. Genau. Das ist noch ein Schloss. Ist aber, ja, ist aber nicht das Schloss hierfür. Ja, vielleicht kann man das dann hier zumachen. Dann auch. Mal oder so. Bitte das Licht an, wieder ausschalten. Also. Die Wolle musste gewaschen werden, damit natürliche Wollfett entfernt werden konnte. Ein Spinnrad stand beinahe in jedem Haushalt und Frauen wie Männer haben dann die Wolle zu Garn versponnen. Zuvor musste die Wolle gekämmt werden. Nach dem Spinnvorgang wurde das Garn auf einer Haspel zu einem Endlosfaden gewickelt. Mhm. Also hier sind viele handwerkliche Sachen drin, ich denke für die wie man Führungen. Butter macht für die Führungen, wie man Sachen wickelt. Sehr, sehr schön. Bienenkörbe sind hier zu sehen. Da ist noch eine Presse. Kann man einiges gucken. Ich mache das Licht wieder aus. Und die Tür wieder zu. So. Ach, guck. So war das hier früher. Ne? Hier, da. Von innen konnte man da drauf drücken und dann ging außen der Riegel auf. das ist noch eine Geschichte. Nein, da sitzt nur so ein Puck. Da sitzt nur ein Puck. Heißt das eigentlich Puckenwald oder heißt das Puckenwald? Puck, Puckenwald. Ja. Und hier ist, ach. Kurt Carstensen, Stifter und Errichter dieser Sitzgelegenheit für alle, die sich an diesem Ort ausruhen möchten. Und Zitat, und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor sich hinzuschauen. Nach Astrid Lindgren. Vielleicht gibt es dann ja mal Bilder von mir auf so einer Trauerfeier, wie ich dann da sitze. Wie ich dann da so sitze. So, da geht es dann gleich noch zum Teich, aber hier vorne ist noch was. Da könnte man mal kurz gucken, aber das ist, glaube ich, nur hier vom Privatgrund hier rüber in den Puckenwald. Jo, da gehen wir mal wieder. Ja, und die haben also hier geht so ein Rinnsal seitlich und hier sind auch eine Menge Vogelhäuschen aufgehängt. Ah, das ist von innen zu. Schade. Ja, ist auch außen noch so eine Klappe. Der Puckenwald. Ist das hier eine Art Absetzbecken oder was? Aber ich glaube, wir sind jetzt hier auch schon raus, ne? Ja, macht ja nichts. Können ja mal gucken, wo dieser Weg hier hinführt. Aber irgendwie geht es ja auch hier noch zu so einem alten Hafen oder was, keine Ahnung. Was heißt alter Hafen? Ich meine, vielleicht war hier mal ein Hafen, bevor sie weiter vorne eingedeicht haben. Hier ist ja eine Tafel. Ah, es geht hier doch weiter, da schau. Ist dieser Erlebnisfahrt oder Naturding, sie, keine Ahnung. Was steht denn hier? Es ist hier ein Kulturpodcast. Buntes Treiben am Futterhaus. Aha. Bei anhaltendem Frost und Schnee wird die Nahrung für viele Vogelarten knapp. Einige suchen dann bald die Futterplätze auf, die wir ihnen anbieten. Manche Futterstellen sind so beliebt, dass dort an trockenen Tagen ein quirliges Treiben herrscht. Selbst gesammelte Früchte wie Haselnüsse, Walnüsse und Bucheckern, getrocknete Weißdornfrüchte oder Vogelbeeren, Getreidekörner, Sonnenblumenkerne und andere Sämereien können käufliches Vogelfutter bereichern. Mit Fettfutter gefüllte Walnussschalen oder hohle Pflanzenstängel liefern vor allem den Meisen schnell abzupickende energiereiche Nahrung. Erdnussketten sind zwar weniger beliebt, werden aber dort aufgesucht, wo keine Fettnahrung angeboten wird. Besser als übliche Futterhäuschen sind Silos, in denen das Futter trocken und sauber bleibt, weil es nur bei Bedarf nachrutscht. Besonders begehrt sind ausgebohrte und mit Fettfutter gefüllte Aststücke, die in Bäume gehängt werden. Solche stabilen Futterstangen sind nicht nur bei den Meisen beliebt, sondern locken auch Kleiber, Baumläufer, Buntspechte und sogar Eichhörnchen an. Viel wichtiger als die Witterfütterung sind für die Vögel Lebensräume mit natürlichen Nahrungsquellen, naturnahe Gärten mit heimischen Bäumen und Sträuchern, artenreiche Wiesen, Bachtäler und Wälder. Ja, und dann haben sie hier eine ganze Menge Vögel auf der Tafel, damit man sehen kann, wie ein Buchfink aussieht oder ein Haussperling, ein Rotkehlchen, Buntspecht, ein Gimpel, Sumpfmeise, Gartenbaumläufer, Kleiber, Tannenmeise, Sumpfmeise, Kohlmeise, Blaumeise, Amsel, Gimpel, Star, eine Heckenbraunelle und ein Rotkehlchen. Was bitte ist eine Heckenbraunelle? Was ist eine Heckenbraunelle? Da stellen wir uns mal ganz dumm und fragen die Wikipedia. Sofern ich's richtig verstanden habe, ist die Heckenbraunelle, Prunella modularis, eine Vogelart aus der Gattung Braunellen, der einzigen Gattung in der gleichnamigen Familie Braunellen, Prunellidae, die zur Unterklasse der Neukiefervögel, Neognathae, dort der Ordnung Sperlingsvögel, Passeriformes, Unterordnung Singvögel, Passeri, gehört. Vielleicht heißen diese Prunellidae auch Prunellidae und Neognathae, Neognathae. Das weiß ich nicht, weil Latein war noch nie so mein Ding. Habe ich nach einem halben Jahr abgewählt. Sie ist ein in Mitteleuropa weit verbreiteter und häufiger Brut- und Sommervogel, der wegen des unauffälligen Gefieders aber meist nur durch seine Lautäußerungen auffällt. Heckenbraunellen sind besonders in jungen Fichtenbeständen anzutreffen und kommen im Gebirge bis in die Knieholzregion vor. Die Heckenbraunelle ist knapp 15 cm lang und damit etwas kleiner als ein Sperling. Manche nennen Sperlinge auch Spatz. Völlig egal. Sie wiegt durchschnittlich 20 Gramm. Brust und Kopf sind bleigrau bis schiefergrau. Rücken und Flügel sind satt dunkelbraun und schwarz gestreift. Der dunkle, dünne Schnabel ist charakteristisch. Männchen und Weibchen sehen gleich aus. Sie ernähren sich im Sommer von kleinen Raupen, Käfern, Larven, Puppen und Spinnen, im Winter von feinen Samen. Zu den besonders stark genutzten Nahrungspflanzen zählen Brennnessel sowie Ampfer, Holunder, Mohn, Miere, Vogelknöterich, Gauchheil, Portulak sowie Gräser und Seggen. Im Frühjahr frisst sie auch Samen der Erle. Sie lebt an Waldrändern, in Gartenparks und Gebüschen, in den Alpen auch in der Krummholzzone. Ihre höchste Siedlungsdichte erreicht sie auf Flächen, die sehr dicht mit Jungfichten bestanden sind. Weil auch die Weibchen Reviere besetzen und diese sich mit den Revieren von zwei Männchen überlappen können, haben Heckenbraunellenweibchen gelegentlich zwei Männchen als Partner. Was manchmal aber auch Sinn macht, weil Männchen nur eine Zehntelsekunde für die Kopulation benötigen, sich aber mehr als 100 Mal am Tag paaren können. Mehr muss man zu Heckenbraunellen eigentlich auch nicht wissen. Naja, dann ist hier also so ein Haus. Und da liegt halt Futter drin, ein paar Äpfelchen und da hängen auch dementsprechende selbstgemachte Futterstellen. Ja. Und das Klopfen kommt von einem Haus vor uns, wo das Dach bzw. der Dachstuhl ausgebessert wird. So, nächste Station. Ah, da geht's schon weiter. Wir gehen hier durch, also über einen Pfad, ganz leicht gesplittet. Daneben ist links und rechts noch ein Wiesenstreifen und dann gibt es dieses, ist das Seegras, Sumpfgras, irgendwas Gras. So, was haben wir denn hier? Zauber der Verwandlung. Es geht um Schmetterlinge, um Ritterfalter, Weißlinge und Bläulinge, um Krabbeltiere. Hier gibt es ein Insektenhotel. Unsere Wälder werden durchforstet und in Gärten und Parks haben abgestorbene Bäume für Insekten keine Chance. Auch sind kaum Grant- und Sandwege vorhanden, in denen zum Beispiel solitär lebende Wildbienen, Ameisen oder Wespen ihre Brutnester anlegen können. Als Hilfe bieten sich Insektenhotels an. Sie können mit wenig Aufwand in jeder Größe hergestellt werden. Ja, mach doch mal Fotos hier von den Krabbeltieren und von der Zauber der Verwandlung von den Schmetterlingen. Hast du die Bienen auch? Was ist das hier? Auch ein Insektenhotel? Sollte mal ein Geocache werden, hat nicht ganz geklappt. Aha. Rote Mauerbiene, Ackerhummel, dunkle Erdhummel. Das mit den Hummeln, das kann man an den Streifen am Po sehen. Ja, das Haus wird neu gebaut und neu gedämmt und neu verklinkert. Das ist toll. Hm? Welche Hummelart was ist? Ich will auch unterweisen. Kann man, wie gesagt, an den weißen Streifen am Po sehen. Ja, ich kann das so schnell nicht sehen. Deswegen. Eine Hummel fliegt doch nicht schnell. Die brumselt da so vor sich hin, meine Liebe. Aber ist doch echt schön hier. Das haben sie echt toll gemacht. Gefällt mir. Ein leichtes Gargefühl. Ja. Orte drumherum. Das vor 25 Guck mal. Dies ist eine Blühwiese, gefördert vom Nabu-Gruppennibel-Leck. Ich habe gestern ein Ortsschild gesehen. Klintum, Gemeinde Leck. Mehr musst du dazu nicht wissen. Greifvögel in Deutschland, Adler, Bussarde, Habicht und Sperber und Eulen in Deutschland, Ohreulen, Käuze und Schleiereulen. Was hier alles gibt, für den Fall, dass man mal hier welche sieht. Ja, und da vorne, da ist ja auch wieder so ein großes Schild. Also, das ist ein Naturerlebnis. Da gibt es was zu gucken. Hier haben sie auch ein paar neue Bäumchen hingepflanzt. Am Rande dieser Blühwiese. Vielleicht damit es schattig ist. Und guck mal hier an dem kleinen, da wächst sogar ein Apfel dran. Der sieht sogar noch gut aus. So, hier ist ein kleiner Abzweig. So ein Halbrund vom Weg. Aha, nächstes Schild. Es ist kaum zu übersehen, dass viele Vogelarten nicht mehr die notwendige Nahrung finden können und daher bald nicht mehr zu sehen und zu hören sind. Besonders trifft es die Insektenfresser. Für sie kann eine vielfältige Blumenwahl in den Gärten und Blühstreifen neben intensiv bewirtschafteten Äckern und Heuwiesen eine wertvolle Hilfe sein, um Insekten anzulocken. Für Körnerfresser gibt es schon seit langem im Handel eine spezielle Auswahl von Futter. Selbst im Sommer kann eine Fütterung sinnvoll sein, auch wenn die Vögel zur Aufzucht ihrer jungen Insektennahrung benötigen. Greifvögel, Singvögel, Gartenvögel. Toll, wie sie da sitzen. Müsste man nur mal gucken, ob man eine Doppelung findet. Sind Gartenvögel auch Singvögel oder Singvögel Gartenvögel? Ja. Und hier hängen die Akrobaten der Nachtschau. Da oben haben sie Fledermauskästen hingehängt. Darunter ist auch ein Schild, Akrobaten der Nacht. Fledermäuse sind stille Nachtjäger und verbringen den Tag an versteckten Plätzen. Dennoch hat nahezu jeder von uns die Möglichkeit, diese fliegenden kleinen Akrobaten zu beobachten. Vor allem beim Beginn ihrer Jagd, im letzten Abendlicht oder im hellen Schein einer Straßenlampe, wenn sie mit geschickten Bewegungen nach Beutetierchen schnappen. Ein leises, aber spannendes Erlebnis. Fliegende Säuger. Neben den Flughunden sind Fledermäuse weltweit die einzigen Säugetiere, die fliegen können. Ihre Flügel bestehen aus einer elastischen Flughaut. Sie wird zu einer großen Fläche aufgespannt, wenn die Fledermaus ihre Arme und Hände mit den extrem langen Fingern ausstreckt. Jagen mit Echo. Fledermäuse jagen mit ihrem Gehör. Ununterbrochen stoßen sie hohe, für uns nicht hörbare Rufe aus. Treffen diese Ultraschalltöne auf ein Hindernis oder Beutetier, wird ein Echo zu den Fledermäusen zurückgeworfen und von ihren Ohren aufgefangen. Bedrohung. Heute sind die meisten der 23 heimischen Fledermausarten gefährdet. Das liegt vor allem an Giften und daran, dass Sommer- und Winterquartiere verloren gehen. Wochenstube. Zur Aufzucht der Jungen suchen die Weibchen ein gemeinsames Quartier auf. Hier verbringen sie die Wochen vor und nach der Geburt miteinander. Winterschlaf. Fledermäuse halten Winterschlaf. Dazu suchen sie Quartiere auf, die ihnen Schutz vor Frost, Zugluft und Feinden bieten. Mausohren hängen meistens kopfunter an Decken von feuchten Höhlen, während Zwergfledermäuse bevorzugt in enge Spalten, zum Beispiel von Mauern, kriechen. Das große Mausohr ist mit etwa 40 cm Flügelspannweite unsere größte heimische Art. Es jagt in langsamem Tiefflug durch Straßen und Alleen, huscht aber auch über den Boden, um dort zum Beispiel Laufkäfer zu erbeuten. Zur Nahrung von Fledermäusen gehören hauptsächlich Insekten wie Nachtfalter, Fliegen, Mücken, Käfer und Ohrwürmer. Die Zwergfledermaus ist unsere häufigste und zweitkleinste Art mit einer Flügelspannweite von 20 cm. Sie wiegt nur so viel wie 2 Zuckerwürfel, 5 Gramm, und ein neugeborener Zwerg ist so klein wie eine Biene. Nur die seltene Mückenfledermaus ist noch kleiner. Tja. Entschuldigung, deine Frage? Meine Frage. Also jetzt nur auf die Schnelle. 11 und 26, das ist also die Mönchgrasmücke. Nein, 27, nicht mehr, warte. 11 und der Buchfink. 26, ja. Ja, aber du hast auch 11 gezeigt auch. Nein, ich habe 7. 11, du hast 11 und 26 gezeigt. Also 7. 7. 7 ist der Zilpzalp und 26 der Buchfink, lässt sich bei Gartenvögeln finden, aber auch bei Singvögeln. Wer hätte es gedacht? Nur auf die Schnelle. Nur auf die Schnelle, da guck. Ja, aber du siehst hier, das sind also gute 4 Meter Höhe für den Pfahl, habe ich ja gesagt. Und das kriegen wir bei unserer Kirche hin. Wir können so einen Fledermauskasten bei uns an die Kirche hängen. Ich würde das auch machen wollen. Höhlen- und Halbhöhlenbrüter finden in unseren Gärten und Wäldern nur noch wenig natürliche Baumhöhlen. Die Fluglochgrößen oder verdeckte Schlitzöffnungen der künstlichen Bruthilfen regeln die Annahme durch die unterschiedlichen Vogelarten. 26 mm Blaumeise, 32 mm Kohlmeise und Sperling, 45 mm Star, 50 mm großer Buntspecht. Mit ein wenig Glück nimmt auch ein Zaunkönig einen Nistkasten an. Halbhöhlenbrüter, grauer Fliegenschnepper, Gartenrotschwanz, Bachstelze, auch Schwalben benötigen Hilfen. Für Mehlschwalben gibt es Betonnester, für Rauchschwalben genügt ein ca. 5 cm breites Brett als Nisthilfe. Und die heißt nicht Rauchschwalbe, die heißt Rauschwalbe. Für Rauschwalben genügt ein ca. 5 cm breites Brett als Nisthilfe. Wieder was gelernt. Bitte im Biotop nur die Wege benutzen. Ah! Schau, ein Mückenbrutgebiet. Schau, gucken. Schau, eine Fasanenhütte der Fahretofter Jagdgemeinschaft. Aber leider kein Fasan. Und da eine neue Pukengeschichte. Einst erwischte eine Frau die Puken, als sie das Bierfass im Keller leerten. Sie baten aber um Vergebung und versprachen, einen Segen über die Biertonne zu legen. Sie sollte nie leer werden. Es dürfe aber niemals ein Fluch ausgesprochen werden und sie sollte ihrem Mann nichts verraten. Aber immer, wenn er in den Keller ging und Bier trank, merkte er, dass die Tonne aber niemals leerer wurde. Er wunderte sich aber darüber sehr und sprach zu sich selbst, »Das ist doch eine Teufelstonne!« Sofort verschwand der Segen und die Tonne war von der Stunde an leer. Großer Tipp. Das erinnert mich an diesen Witz, ne? So, ein Typ will einen Pilz pflücken. Dann sagt der Pilz, pflück mich nicht, pflück mich nicht, pflück mich nicht. Und der Typ so, was krieg ich denn dafür, wenn ich dich nicht pflücke? Du hast zwei Wünsche frei. Ah, cool. Und dein erster Wunsch? Ich wünsche mir ein Glas Bier, das nie leer wird. Zack, hat er ein Glas Bier in der Hand. Und ein zweiter, noch eins. Da vorne waren auch noch Leute. Ach, hier waren wir eben, ne? Nein, doch, hier waren wir eben. Aber wir sind hier nicht hergegangen. Hier sind wir nicht hergegangen. Dann müssen wir da vorne die Sage auch noch nehmen und dann gehen wir hier rum weiter zurück zum Parkplatz. Richtig? Richtig. Oh, hier ist ein gleiche Größe, unterschiedliche Gewichte. Welche Holzarten kennst du? Zum Vergleich, 1 Kilo. Hier hängt also ein Gewicht von 1 Kilo. Dann kann man hier leichter, schwerer. Ganz schwer, geht so. Mhm. Ja, also ich würde sagen, das ist Kiefer, also das ist Nadelholz. Das hier ist Eiche oder Buche. Das ist keine Kiefer. Also ja, das Nadel ist dann Fichte oder irgend so ein Scheiß. Das ist Eiche oder Buche, das ist ein Hartholz. Buche. Das hier könnte eher so in Richtung Bankierei gehen. Bongossi, dann ist das hier vielleicht Bankierei. Ne, Mahagoni. Aber die sind sehr schwer. Lärche, Magnolie. Oh, Magnolie? Das Gewicht des Holzes hängt von 2 Faktoren ab. Von der Holzart und von seinem Wassergehalt. In der Praxis ist auf natürlichem Wege auch nach einer längeren Ablagerungszeit von ca. 2 Jahren ein 0%iger Wassergehalt nicht zu erreichen. Allerdings kann man auf künstliche Weise in einem Trockenofen bei 103 Grad Celsius das Holz auf nahezu 0 Grad Restfeuchte bringen. Solches Holz nennt man Darr-trockene. Was? Du hast gerade gesagt. Also, allerdings kann man auf künstliche Weise in einem Trockenofen bei 103 Grad Celsius das Holz auf nahezu 0% Restfeuchte bringen. Solches Holz nennt man Darr-trockenes Holz. Darr-trockenes Holz 0-5%, raumtrockenes Holz 6-11%, lufttrockenes Holz 12-20%, Frischholz aus dem Handel bis zu 26% und wassergesättigtes Holz über 35%. Neues aus dem Pukenwald. Die ausgestoßenen Unterirdischen, so glaubte man, würden kleine Kinder, solange sie ungetauft waren, verfolgen. In unbewachten Augenblicken würden sie sie stehlen und stattdessen ihre eigenen als Wechselbalg in die Wiege legen. Deshalb wurden die Kinder vor der Taufe bewacht und durch ein Kreuz, eine Bibel oder ein Licht geschützt. Die Jahresringe einer Kiefer. Die Zahl der Ringe verrät das Alter der Bäume, die Ringbreite deren Lebensbedingungen. Schmale Ringe deuten auf Probleme hin, etwa Trockenheit oder Schädlingsbefall. Bei breiten Ringen ging es dem Baum gut. Siehe 1, 2 und 3. Ovale und azentrische Ringe entstehen an Bäumen, die am Hang standen oder starkem einseitigen Wind ausgesetzt waren. 4, 5 oder 6. Auch seitliche Ansätze werden im Querschnitt sichtbar, 7, 8, 9 oder 10. Ebenso ist eine beginnende oder fortgeschrittene Innenfäule, Braunfäule, erkennbar. Braunfäule. Aber Braunfäule ist eigentlich im Bergbau was ganz anderes. Braunfäule im Bergbau ist nämlich, wenn du einen Ausbau in einem Stollen hast und dann, nee, wir mussten glaube ich da außen rum. Wenn du im Bergbau einen Stollen hast und der Ausbau fängt nach Jahren an zu faulen, dann merkst du es eigentlich gar nicht so sehr und dann fault er von außen nach innen. Das bedeutet, du hast außen ein äußerst poröses, eher staubiges Material. Der Pfosten sieht aber noch aus, als wäre es ein richtiger Pfosten, aber eigentlich tragend ist nur noch der Kern und der ist am Schluss vielleicht auch nur noch so dick wie ein Zahnstocher. Was bedeutet, wenn du an so ein Ding dran stößt, kann es dir passieren, dass der Pfosten wegbricht, das obere Gebälk dann auch, also der obere Ausbau, und dir die Decke runterkommt. Ganz gefährlich bei richtig alten Stollen in Minen. Deswegen sollte man sich da tunlichst raushalten. Und wenn man keine Ahnung hat, am besten sowieso. Weil Braunfäule hat schon eine ganze Menge Leute das Leben gekostet. Ja, aber wir sind ja hierher gekommen, ne? Dann ist es das ja eigentlich. Hä? Meinst du, da hinten kommt noch was anderes? Weiß ich nicht, man hätte ja da durch diese anderen Wege noch mal gucken können. Ja, dann gehen wir da einfach noch mal her. Also, ob da noch was kommt, weiß ich nicht. Ja. Ja, wir können ja noch durch den Ort gehen. Gucken, wo das Mommsenhaus ist. Weißt du? Vielleicht findet man ja hier noch außer dem Typ, der Rasen mäht, was. Ja, wir gehen gerade wieder über diesen Spielplatz. Aber das sind irgendwelche Viecher da auf den. Das haben sie zwar abgebunden, aber da sind so geschnitzte Holzfiguren drunter. Eulen oder irgendwie sowas in der Richtung. Kennst du die Vögel? Das Lösungswort erscheint auf der Rückseite. Das ist der Haussperling. L. Das ist die Blaumeise. Kohlmeise. Müsste die Kohlmeise sein. T. Das könnte der... Hä? Kenne ich nicht. Zaunkönig? Ich tippe mal. Oder Grasmücke. Keine Ahnung. Das hier ist die Schleiereule. M. Das ist eine Amsel. L. Das ist der... Stieglitz? Gut möglich. Das ist eine Waldohreule. Ach so, okay. Das ist der Buntspecht. Das ist ein Dompfaff. So, das könnte, wie gesagt, Holzsperling. Hier bin ich mir nicht sicher. Rotkehlchen wahrscheinlich, ne? Tee. Aber einen Kernbeißer haben wir hier eigentlich nicht. So, auf der Rückseite steht der. Nee, das kann ja nicht sein. Was? Ja, das muss ja ein Wort ergeben. Auf der Rückseite. Das Lösungswort, das ist ein Wort. Das muss ja ein Wort sein. Das Stieglitz, garantiert. Kommst du mal? Kommst du mal bitte? Nach erfolgreicher Lösung die Würfel wieder verdrehen. Wald. Ah. Waldameisen. So ist es. Das ist das Lösungswort. Waldameisen auf der Rückseite. Also, das ist der Buchfink. Das ist das Rotkehlchen. War richtig. Der Haussperling. Die Blaumeise. Der Zaunkönig habe ich fast vermutet. Das ist der Waldkauz. Da dachte ich, es wäre die Schleiereule, habe ich mich vertan. Ja, das ist der Stieglitz, okay. Waldaueule war richtig. Also, passt doch. Ein bisschen was kennen wir ja auch. Auf Föhr. Auf Föhr lebten die Puken in den Gotinger Bergen. Ein Bauer, der am Strand spazieren ging, fing ein kleines Pukenmädchen und nahm es mit. Nun hatten seine Kinder endlich eine neue Spielgefährtin. Doch das Pukenmädchen saß ängstlich in der Ecke und blieb stumm. Mit allerlei Kunststücken versuchten sie es zum Sprechen und zum Mitspielen zu bewegen. So versuchten sie auch mit einem Sieb Trinkwasser zu schöpfen. Das war dem Pukenmädchen aber zu viel. Sie rief, wie kann man nur so dumm sein, und verschwand. Was war das auf Föhr? Mhm. Da fahren wir nicht hin. Da waren wir, genau. Dann geht's jetzt hier lang. Wie viele Schritte haben wir jetzt? Zu wenig. 1500. Was? Ja. Ist deine Uhr kaputt? Ja. So, jetzt hat ein Kilometer gemacht. Ich habe 2116 insgesamt. Wo habe ich denn die Schritte her und du nicht? Hier. Ach so. Ja. Ja, da oder da, zum Auto oder ein Ort. Gehen wir mal in Ort. Vielleicht lässt sich im Ort ja auch noch was sehen. Garten mit Springbrunnen, aber der springt ja nicht. Ah, siehst du, hier haben sie so eine Kunstmauer angelegt mit Sitzgelegenheit. Irgendwie was. Ist ja immer ganz nett. Kann man sich im Garten ja auch mal überlegen. Vorsicht, Hunde AA. Nee, so einfach mal irgendwo an irgendeiner Ecke so eine künstliche Backsteinmauer, so mit und davor so ein kleines Rondell, da könnte man dann diese Feuertonne reinstellen. Weißt du, irgendwo an einem Ende vom Garten. Das sieht doch auch schön aus. ein paar Backsteine besorgen und dann, boah, ich finde, das hätte was. Schachboccia Dame Mühle, Hans-Mommsen-Straße. Auch hier gibt es wieder eine Dockstation. Ich denke mal, hier geht es ja zurück nach... Ja, aber da muss ja auch irgendwo dieser alte Hafen sein. Wir können ja mal hier einen etwas größeren Bogen gehen und auf der anderen Seite zurück. Da kommen wir auch zur Feuerwehr. Ja, also ich denke, hier hätten wir es mit Sicherheit ein bisschen hübscher getroffen. Also Fahretoft. Marmelade, Eier, Honig. Ja. Wichtelwerkstatt, vieles mehr. Da in der Garage wahrscheinlich. Ja, dann müssen wir gleich nochmal gucken, wie es hier ist. Lass doch mal gerade gucken. Dann weißt du, ob du da gleich nochmal her willst. Sonst musst du ja gleich mit dem Auto nochmal anhalten. Ne? Och, guck mal. Da steckt ein Schwert im Stein. Die Artus-Sage, darf man da hingehen? Ist das dieser? Das ist doch dieser komische Pfad hier, oder nicht? Ist das hier ein Privatgarten? Das sieht ja geil aus. Ist ja der Hammer. Tabletthalter. Tabletthalter, Hemlock. Und hier Marias Wichtelwerkstatt. Marias. Ich rede schon komisch. Ja, und Fotos machen sie auch. Bilder malen sie auch. Hier, brauchst du einen Tablethalter für dein Tablet? Kannst ja aussuchen, ob du einen mittelgroßen oder einen kleinen haben willst. Gibt es aus Kirsche, Ahorn, Merana, Teak, Hemlock, Erle, maybe Later Alligator. Aber das scheint ja hier ein gewisses... Also da hinten das Herrenhaus, das sieht auch toll aus. Weißt du, hier so eine Kirche. Aber ich weiß nicht, ob... Aber da vorne ist doch ein Pfahl. Hier muss man doch hergehen dürfen. Doch, da ist ja ein Schild, wo es da irgendwie hingeht. Also ich glaube schon, dass man hier irgendwie... Ich weiß nicht, ob man hierher darf. Einfach so, weil... Das sieht irgendwie privat aus, aber hier gibt es ja diesen komischen Weg. Ja, ja, hinter dem Ding geht's rein. Da gucken wir doch mal. Das würde ich ja gerne mal sehen. Das ist ja genial hier. Ich habe Bargeld bei, Frau. Wer hätte es gedacht? Café im Hans-Mommsen-Haus. Ach, siehste. Stopp. No admittance except on Parsi Business. Magis gilt. Eine Zimmerei, Mike Petersen, da darfst du nicht hinein. Aber ich kann mich hier mal hinsetzen. Da kannst du mal ein Foto von mir machen. Sogar die Höhlen da von Siegelerde. Hübsch. Sehr cool. Ja, ist schade, dass man hier nicht darf. Das ist ja ein geiler Garten. Ja. Ja, vielleicht sollte ich mal drüber nachdenken, ob ich vielleicht, also sowas Bescheuertes können wir bei uns auch machen. Ich meine, der Garten ist ja auch schön groß. Aber wir kommen hier in dem Haus vorbei. Weil das haben die echt von außen einfach so ein bisschen in die Richtung. Das ist genial. Sehr, sehr schick. An dieser Stelle mache ich mal einen kleinen Schnitt. Und blende über Nacht Dagebüll an den Hafen, weil's thematisch gerade passt, obgleich es Tage später ist. Aber hey! Ja, was wollte ich euch erzählen? Wir waren eben in, wie heißt das, Fahretoft. Und in Fahretoft, da gibt es eine Zimmerei. Und dieser Zimmermann, der hat einen sehr schönen Cache gelegt, der heißt Sub Rosa. Tolle Sache, der mich total begeistert. Und der hat natürlich auch sein... Was heißt natürlich? Und der hat seinen ganzen Garten verschönert. Unter anderem findet man dort Excalibur, also ein Schwert. Das steckt dort in einem Stein. Oder Hobbithöhlen. Oder er hat eine Kapelle, wahrscheinlich die Kapelle zu Roslin, gebaut. Und da findet man den Cache Sub Rosa dort unter dem Sternenzelt. Ja, es ist genial. Was hat er noch gemacht? Er hat Sachen von Herr der Ringe da eingebaut. Ne? Wie ich schon sagte, die Hobbithöhlen. Das ist also... Es sieht ganz abgefahren aus. Solltet ihr also mal irgendwann hier oben in der Gegend sein, fahrt da vorbei. Es ist auch ein sehr angenehmer Mensch. Wir haben uns einen Moment mit ihm unterhalten, hatten den Cache schneller gefunden als gedacht. Andere sind da schon mehrfach hingefahren. Hat super geklappt, aber der macht abgefahrene Sachen. Restauriert englische Telefonzellen. Klasser Typ. Und hat eine Menge Kontakte. Also wenn man mal besondere Sachen braucht oder so, ich denke, das kriegt er auch hin. Ja, lohnt sich. Zurück nach Fahretoft. Sehr, sehr schick. Café im Hans-Mommsen-Haus Gabriels-Warft. Ja. Und hier sind so Fässer zum Wohnen. Da hängen auch noch überall Äpfel an Bäumen. Und hier ein Haus mit Burggraben. Das ist ja echt ein geiler Ort hier, ne? Hätten wir das vor 25 Jahren mal gewusst, hätten wir nicht so viel Äpfel gegeben. Aber sowas von. Vorne voraus, was für dich. Ja, Fohlswarft. Was haben wir denn hier und was ist das da vorne? Fohlswarft, Fahretoft, Land am Strom. Fahretoft war eine Insel. Durch sie floss ein eiszeitlicher Strom. Vor 6000 Jahren lebten hier schon Menschen. Sie lebten am Strom von Fischfang, Muscheln und der Jagd. Im Jahre 2003 fand ich auf der Fohlswarft zwei Steinbeile und einen Schaber. Dieses Fahretoft hat den Namen vom Fahr und Toft bekommen. Fahr kommt von Fahren und Toft heißt Land an der Siedlung. Durch die Hallig floss ein großer Priel. Wenn die Schiffe vom Norden kommend und nach Hamburg wollten und es kam Sturm auf, hatten sie zwischen den beiden Warften eine gute Rede. Die Friesen und Friesisch. Friesen gibt es seit über 2000 Jahren. Für das Jahr 12 vor Christus werden sie von römischen Geschichtsschreibern erstmal erwähnt. Im Mittelalter erstreckte sich ihr Siedlungsgebiet an der südlichen Nordseeküste von der Rheinmündung bis an die Weser, teilweise bis zur Elbmündung. Heute leben Friesen in den Niederlanden, in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein. Nordfriesland wurde ab dem 8. Jahrhundert von der südlichen Nordseeküste her von Friesen besiedelt. Zuerst ließen sie sich auf den Inseln und Halligen nieder, später auch in den Marschgebieten des Festlandes. Mit dem Bau von Warften und Deichen behaupteten sie ihren Lebensraum gegen den blanken Hans. Gemäß der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein genießt die friesische Volksgruppe Schutz und Förderung. Das Friesisch-Gesetz regelt unter anderem den Gebrauch der friesischen Sprache und die Nutzung von friesischen Symbolen in der Öffentlichkeit. Sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene befassen sich besondere politische Gremien mit den Angelegenheiten der Friesen. Die friesische Volksgruppe ist eine von vier durch die Bundesrepublik Deutschland anerkannten nationalen Minderheiten, und zwar durch das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten. Durch die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen ist Friesisch zudem als Minderheitensprache geschützt. Die friesische Sprache. Friesisch ist eine eigenständige Sprache. Sie gehört zu den westgermanischen Sprachen und zwar gemeinsam mit dem Englischen zu ihrem nordseegermanischen Zweig. Friesisch wird in der niederländischen Provinz Friesland, Fryslân, von fast 500.000 und im niedersächsischen Saterland, Seelterlond, von etwa 2000 Menschen gesprochen. Hier in Nordfriesland, Nordfrieslohn und auf Helgoland, Dätlün, schätzt man die Zahl derjenigen, die Friesisch sprechen können, auf rund 10.000 Personen. Nordfriesisch wird in Kindergärten angeboten und an Schulen gelehrt. An den Universitäten Flensburg und Kiel kann man Friesisch studieren. Friesischsprachige Beiträge in den Medien tragen zur Förderung der friesischen Sprache genauso bei wie die vielfältigen Aktivitäten friesischer Vereine und Institutionen. Sie bieten zum Beispiel Friesischkurse an und kümmern sich um die Jugend- und Medienarbeit. Mit freundlicher Unterstützung durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Tja, das ist hier das Hans-Mommsen-Haus, denke ich mal. Und hier gibt es also von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr Kaffee, Tee und selbstgebackenen Kuchen auf Spendenbasis. Und es gibt interessante Gespräche und Führungen rund um den Gelehrten Hans Mommsen und sein Haus. Jo, kann man hingehen. Aber leider hat das gestern bei uns nicht geklappt. Das ist bedauerlich. Aber ich gehe da jetzt trotzdem mal hoch, weil warum nicht, ne? Zwei Sod auf der Volzwarft, hergerichtet 1982. Als Süßwasserspeicher für das Vieh wurde dieser Sod vor ca. 280 Jahren ohne Mörtel aus Ziegelsteinen aufgesetzt. Er ist 5,45 Meter tief und hat eine Verbindung zum Graff. Der ehemalige Bauernhof Tatzen verfügt über zwei weitere Speicher im Innenhof und am östlichen Warfthang. Erst mit der Eindeichung des Hauke-Haien-Koges 1959 und dem Brückenbau über den Bongsieler Kanal erhielt auch Fahretoft eine Wasserleitung. Vorher bekam das Vieh Süßwasser aus Fetingen, die letzten Fetinger auf dem Festland befinden sich im Ortsteil Dagebühlkirche, während es für Menschen aus dem Sod geschöpft wurde. Gespeist wurde der Sod durch Regenwasser. Das ist ein Schild, das steht hier rum. Ja, da gibt es viele Bücher. Das ist also hier wohl was für eine Ausstellung. Und dann geht es hier zum Mommsenhaus rauf. Keine Ahnung. Hübsch haben sie es hier. Ich gehe hier einfach mal hin. Ich hoffe, das ist jetzt nicht privat, wird es wohl nicht. Gibt ja hier Führungen, ne? Und das ist ja auch super klein, weil wenn ich mir die Tür angucke, da muss ich mich bücken, um reinzugehen. So eine typische Tür mit so zwei Klappen. Da ist aber offensichtlich was drin los. Gibt's was mit Kaffee und Kuchen und ein schönes Fenster für Fensterfreitag. Das wollte ich nicht. Echt schön hier. Kann man nicht anders sagen. Museum und Café Hans Mommsenhaus. Hans Mommsen war ein friesisches Universalgenie, wurde 1735 ganz in der Nähe auf Botschlott geboren und starb 1811 hier in Fahretoft. Von Beruf war er Landmesser und Gelehrter. Er verfügte über herausragende Fähigkeiten sowohl in der Mathematik als auch in der Astronomie und im handwerklichen Bereich. Sein universelles Wissen und Können basierte überwiegend auf Eigenstudien. Aufzeichnungen über seine Jugendzeit dienten später Theodor Storm als Inspiration zur Person des Hauke Haien im Schimmelreiter. Der Kreis Nordfriesland ehrt Hans Mommsen durch die Verleihung eines nach ihm benannten Kulturpreises. Im Alter von 3 Jahren ist er mit seinen Eltern in dieses Friesenhaus gezogen, ist hier aufgewachsen und hat hier mit seiner Familie bis zu seinem Tode gelebt, geforscht und gelehrt. Seine Muttersprache war Friesisch und obwohl er sich später weitere Sprachen als Autodidakt aneignete, blieb sie für ihn Umgangssprache sein Leben lang. Die wichtigste Person in den späteren Jahren Hans Mommsens war seine Frau Adelheid, die er, als er schon 45 Jahre alt war, am 4. Januar 1780 heiratete. Von ihren 9 Kindern lebten bei seinem Toten noch 4 Töchter und ein Sohn. Das Hans-Mommsen-Haus aus dem Jahre 1712 ist ein Utland-friesisches Haus. Mit seiner auf den Halligen typischen Ständerbauweise ist es eines der Kulturdenkmale der Region und heute das älteste Wohnhaus im Ort. Der Erwerb und Umbau des Hauses wurde durch die Hans-Mommsen-Gesellschaft, einem gemeinnützigen Verein und deren Mitglieder, initiiert und konnte 2015 dank vieler Spenden und Fördermittel, unter anderem vom Land Schleswig-Holstein, der Friede-Springer-Stiftung sowie umfangreicher Eigenleistungen, als ein neues Museum mit angeschlossenem Café eröffnet werden. Dem Hauptinitiator und Gründer der Gesellschaft, Herrn Hans Werner Paulsen, gestorben am 6.10.2023, ist es zu verdanken, dass dieses Haus zugunsten der Kultur und Geschichte Nordfrieslands erhalten blieb. Der Verein freut sich auf viele Gäste. Bei Kaffee und Kuchen, netten Gesprächen und Führungen werden Hans Mommsen und sein Haus vorgestellt. Die Öffnungszeiten, Tischreservierung und Hinweise auf Veranstaltungen stehen im Internet unter www.hansmommsen.de. Gabrielswarft 5 in 25899 Fahretoft. Und hier sind auch so ein paar Bilder, die werde ich jetzt natürlich nicht veröffentlichen können, aber so von alter Einrichtung mit den typischen Fliesen an den Wänden, die man auch zum Beispiel von dem Königspeisel auf der Hallig-Hooge kennt und derartigen Bildern, das ist schon genial. Ich würde da echt gern reingehen, aber ja, verpasst, ich muss hier nochmal hin. Und das Schöne an der Sache ist, ich werde ja wohl hoffentlich nicht zum letzten Mal hier oben sein und dann, ich sage das einfach mal ganz frech, denke ich, werde ich beim nächsten Mal vielleicht hier in Fahretoft nächtigen und uns hier eine Ferienwohnung holen, weil so weit ist das jetzt nur auch nicht nach Dagebüll oder Schlüttsiel und auf jeden Fall ist es besser als die Bude am Deich, wo wir im Moment sind. Das ist ja schön hier, so ein Mast, so aufgebaut, so gefällt mir. Ja, das ist echt ein sehr, sehr netter Ort hier. Der ist toll. Der ist einfach nur toll. Also, da kann ich ja voll in Schwärmen geraten. Wir hätten hier mal früher gucken müssen, wie toll das hier eigentlich ist. Wahnsinn. Tja, Hans-Mommsen-Haus. So, und hier ist eine Kirche, mutmaßlich. Sieht jedenfalls nach Kirche aus. Und ich hoffe, die kann man sich angucken. Dann gehen wir da mal rein. Oder ich, geöffnet. Die Kirchengemeinde Fahretoft heißt Sie herzlich willkommen in der St. Laurentiuskirche. Hier sind auf dem Kirchplatz ein paar Gräber und auch ein Kirchhof ist hier angelehnt. Dann gibt es hier einen Kirchturm, der ist vorgelagert. Ich schau dann mal. Ich bin auch da. aussieht. Meine Fresse, ehrlich. Bin ich voll gefickt. Was für ein Opfer. Magst du ins Gästebuch schreiben? Was? Traveling Jack? Nee. Bitte das Licht ausmachen. Ja, ich muss mal ausmachen. Die vor mir waren, haben mich drum gebeten. Parken Brautpaar. Ach, ja. Brautpaare kriegen hier einen eigenen Parkplatz. Das ist ja der Knaller. Wahnwitz. Das ist eine echt schöne Gegend. Also wir sollten uns hier einmieten beim nächsten Mal. Ja, haben wir doch jetzt. Hä? Hat man doch jetzt gesehen. Nein, ich sag, wenn wir nochmal hier hochfahren, also hier hoch, dann nehmen wir mal Fahrradtoft, oder? Also irgendwo mit Fahrrädern, dass wir auch mit Rädern kann. Ja. Aber das hier ist ja ein Ort, also weißt du, wenn du hier bei Hinz und Kunz dein Spielgerät draußen lassen kannst, ohne dass das einer klaut, dann kannst du ja wahrscheinlich auch deine Fahrräder auf dem Ständer lassen. Also. Das würde ich vielleicht nicht tun. Nee, das wirkt ja so ein bisschen so. Was haben sie hier denn für ein Schild? Das Friesendorf Fahretoft. Ein Dorf wird zur Hallig. Im frühen Mittelalter war Fahretoft ein Ort, der weit weg vom Meer in der Marsch lag. Im Januar 1362 überflutete die Grote Mahndränke, eine verheerende Sturmflut, das Land. Innerhalb von nur 3 Tagen wurden weite Teile der Küste wieder zum Meer und Watt. Fahretoft wurde zu einer Hallig. Um sich vor Hochwassern zu schützen, bauten die Bewohner ihre Häuser auf Warften. Im Jahr 1633 wurde die Hallig Fahretoft durch einen Deich nach Weigard mit dem Festland verbunden. So entstand auch der Botschlotter See, ein abgetrennter Teil eines großen Priels. Schon ein Jahr später musste sich der neue Deich bewähren, als die zweite Mahndränke das Land überflutete. Der neue Deich hielt. Später verband man auch die Halligen Dagebüll, Galmsbüll und Emmelsbüll durch Deiche miteinander. Im Jahr 1688 erhielt Fahretoft endlich einen Seedeich. Abseits der Verkehrsverbindungen Husum-Bredstedt-Niebüll blieb Fahretoft lange Zeit sich selbst überlassen. Erst mit dem Beginn der Eindeichung des Hauke-Haienkoks im Jahr 1959 wurde der Ort erschlossen. Die Einwohner erhielten Elektrizität, Wasser und asphaltierte Straßen. Trotz starker baulicher Veränderungen in den Nachkriegsjahren hat sich Fahretoft an vielen Stellen noch das Aussehen eines typischen Friesendorfes bewahrt. Entlang des dorfgeschichtlichen Wanderwegs können Sie an vielen Stationen die Lebens- und Wohngegebenheiten der Friesen vor der Neuzeit nachvollziehen. Ja, diese St. Laurentiuskirche, in der ich eben war, wurde auf der Kirchwarft 1703 erbaut und liegt hier am Kirchenweg, dem jetzigen. Wie sagte es Frau Bettina von der Dagebüller Touristeninformation, erzählt doch mal was über die Region. Tja, Bettina, falls du es hörst, wir könnten uns ja noch mal treffen am Deich und dann könnten wir was über die Region. Tja, Bettina, jetzt könnte ich dir was erzählen, aber habe ich ja gerade, kommt im Podcast und leider hat es in der Hans-Mommsen-Straße mit dem Hans-Mommsen-Haus so direkt nicht geklappt. Kirche Ehrenmal. Ja, ich mutmaße mal, dass da auch irgendwo eins ist. Dann geht's hier zum Gemeindehaus, zum Kindergarten, zum Vereinsheim, zum Heimatmuseum und zur Feuerwehr. Und zu unserem Auto. Aber die Straße haben wir noch nicht. Nee, wir sind da nur eben rausgekommen. Ja, da geht's zum Auto. Aber wir wollten ja noch nach Weigard. Dann lass doch mal gerade nach Weigard weiterfahren. Ich meine, wir haben jetzt noch nicht so viel, aber da kann man ja dann vielleicht auch noch was gucken. Weil da mache ich nämlich jetzt hier in Fahretoft einfach mal so aus. Und wir machen in Weigard, genauer gesagt in Süderweigard, frei nach dem Kansas-Song Weigard Sun weiter. Ich sag mal, bis gleich. So, da bin ich wieder. Wir sind jetzt in Weigard. Die Parksituation, also öffentliches Parken, sieht eher mäh aus. So viel scheint es hier nicht zu geben. Es gibt hier Elektroparkplätze für Postfahrzeuge. Und überall gibt es Ferienwohnungen. Ohne Ende Ferienwohnungen und Plätze für die Autos zu den Ferienwohnungen. Aber so ein Parkplatz für Leute, die sich den Ort anschauen, eher nicht. Also irgendwie weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Naja, wir lassen uns mal überraschen. Eben waren hier Leute, die bastelten da irgendwas mit Holz. Aber hier ist ja dieser komische Klinkerweg da. Ein Klinkerweg, ja, hier. Aber ist das der Klinkerweg oder fängt der woanders an? Ich habe keine Ahnung. Oder kommt der hier raus? Ich weiß es nicht. Steht auf jeden Fall nichts. Vielleicht fängt er natürlich auch ganz woanders an. Ich habe keine Ahnung. Moin. War das hier Äpfel zum Mitnehmen? Irgendwie was? Ich bin mir da nicht sicher, was hier so ist und was hier so passiert. Auf jeden Fall gibt es hier vorne sowas wie einen öffentlichen Platz. Weigert, aber hier ist Weigert, hier ist nicht Süderweigert, ne? Hier sind wir mutmaßlich falsch. Aber es gibt hier ein öffentliches WC. So, warte mal, hier ist ja eine Karte. Dagebüll Gemeindeplan, Fahretoft, Weigert. Aber Süderweigert, hier ist diese Straße. Aha, Süderweigert, Westerbollhaus. Ja, und wir sind jetzt hier. Ja, das heißt, wir müssten dann eigentlich nach da hinten raus. Ja, genau, ja. Da wollte der nicht auch hinführen. Ja, dann schauen wir doch mal, dass wir da hinkommen. Warte mal, hier. Und da ist ja, wenn hier Weigert ist. Das ist aber hier ist die, aber da ist ja die, aber da ja, ist das ja. Das ist hier Süderweigert, siehst du? Ja, siehst du? Dann müsste das, das ist der Standort, sein. Das heißt, wir sind ja quasi da. Quasi da, wo wir hinwollen. Da, wo wir hinwollen. Müsste dann da das nächste sein wahrscheinlich, ne? Eine Information weiter auf der Personensuche, aber das geht euch leider nichts an, deswegen kommt da nichts. So, schau mal, eine Fahrradreparaturstation, auch hier ähnlicher Zustand, ist auch ähnlich gebaut, also das Bild ist eindeutig, es ist dasselbe. So, dann gibt es hier ein Schild, schau mal auf das Schild, das ist hier so Warften, also wie Schiffe im Meer. Dort bewohnt ein beklagenswertes Volk hohe Erdhügel, die mit den Händen errichtet sind. In ihren erbauten Hütten gleichen sie Seefahrer, wenn das Wasser das sie umgebende Land bedeckt, und Schiffbrüchigen, wenn es zurückgewichen ist, sagte Gaius Plinius der Ältere um das Jahr 79. Seit Jahrtausenden bewährt. Die Erdhügel nennt man in Nordfriesland Warften. In anderen Gegenden werden sie auch Wurt oder Wirde genannt. Bis zum Beginn des Deichbaus im 11. Jahrhundert waren sie die einzige Möglichkeit, das Hab und Gut vor den Nordsee-Hochwassern zu schützen. In Nordfriesland entstanden die ersten Warften etwa um Christi Geburt. Die Küstenbewohner nutzten dazu Mist und den Kleiboden der Marsch. Häufig baute man mehrere Höfe auf eine Warft, sodass ganze Warftendörfer wie in Weigert entstanden. Regenwasser als Trinkwasser. Das salzige Grundwasser der Marsch eignet sich nicht zum Trinken. Die Bewohner waren deshalb auf das Regenwasser angewiesen. Im Sod wurde das Regenwasser von den Dächern für die Menschen aufgefangen. Für das Vieh wurde es im sogenannten Veting gesammelt. Auf einigen Hallingen verloren die Vetinge erst im 20. Jahrhundert ihre Bedeutung. Mit dem Deichbau nahm die Bedeutung der Warften ab. Auf den Halligen, die keinen Deich haben und bei hohen Wasserständen überflutet werden, sind sie allerdings bis heute unverzichtbar. Warften mit Veting auf der Hallig Oland. Also das ist dann so eine Art Teich mit so einem Zaun drumherum. Und mal gucken, was wir hier noch so finden. Vorsicht, Schild. Ja, das haben sie ja schön gemacht. Und so ein Ding fürs Weltkulturerbe. Dann kann man hier eine kleine Weltreise machen und weiter drehen. Das ist schön. Und auch hier die Platte mit Zubehör drunter. Genau, und auch hier gibt es eine Tischtennisplatte und das Zubehör hängt drunter oder steht drunter in der Kiste, ungeklaut. Dann gibt es hier irgendwo auch eine öffentliche Toilette. Ah, das ist dann das hier, das ehemalige Feuerwehrgerätehaus. Und da ist dann das neue oder keine Ahnung. Ja, aber hier ist eine ganze Menge Backsteingebäude. Und dann ist hier interessanterweise, da hinten ist jetzt Freiwillige Feuerwehr, das ist dann da wohl das neue. Und hier ist jetzt hier so ein Beton, da kann man aber Tiere reinsperren eher, ne? Also, das ist ja jetzt nichts. Das ist die öffentliche Toilette. Oh. Nein. Naja, ja, vielleicht um hier die Schafe irgendwie einzusperren. Aber hier passiert jetzt sonst nichts mehr, ne? Nicht viel. Ich gucke jetzt mal gerade. Also man könnte dann da eher durch Weigert weitergehen. Also wenn wir mal irgendwann was wollen, was geben wollen, dann können wir hier mal schauen und mal gucken. Gibt's hier viele? Ja, ich schau zu. Hier ist dieses, ne, wo wir gerade waren. Und dann könnte man hier so... Und das ist dann dieses abgetrennte Wasserstück, was von dem Priel übrig geblieben ist. Wahrscheinlich. Der Botschlotter See. Der Botschlotter See. Da guck. Ja, dann gehen wir jetzt hier einmal rund. Also Luftlinie ist der erste 400 Meter. Da können wir mal hingehen. Ja. Wenn wir schon mal hier sind, noch ist das Wetter ja in Ordnung. Ja, wir gehen falsch. Ja, aber wir gehen ja trotzdem einmal rund, wegen dem Auto. Gehen wir weiter runter. Ja, habe ich auch gedacht. Wäre mal interessant zu wissen, was Sie dafür nehmen wollen. Ja. Was kostet denn so eine Immobilie? Ist das hier eine Straße, die im Nirvana endet, oder macht die gleich noch eine Kurve? Okay. Geht relativ lang geradeaus, deswegen sage ich, wir gehen ganz weit davon weg. Ja, dann ist das hier zu viel. Dann gehen wir besser wieder in die andere Richtung. Ja. Und da vorne quer steht ein Wohnwagen hinter. Zweigeschossig, keine Garage, oder? Oder doch, ist auf der einen Seite eine. Aber es ist halt direkt neben der Feuerwehr, ne? Das ist natürlich ein Thema. Jedes Mal, wenn die Alarm haben, dann geht das hier ab. Wie oft die hier Alarm haben, das ist ja nicht in Köln. Da ist die Garage. Da ist die Garage, sogar mit dem Hörmann-Tor. Da guck, und eine Bank. Ja, also kann man ja mal gucken. Die haben hier sogar einen echten Briefkasten. Jetzt kommt Sturm auf. Ah. Gastank im Garten. Das könnte jetzt echt klappen mit dem Regen, wa? Das sieht so aus, als wenn das da hinten gleich anfängt. Ja, wir nehmen jetzt das Auto. Hä? Wir nehmen jetzt das Auto, fahren noch einkaufen. Hier rottet ein Boot vor sich hin. Schade, schade. Ah, da ist das Auto schon. Ich mach aus, hier passiert nichts mehr. Ode an Fahretoft. Fahretoft, o Fahretoft, wie wenig hab ich mir erhofft, und doch hast du mich überrascht, wo ich den Zufallsfund gekascht, o Fahretoft. Mit Pukenwald und Spielgerät, wo Rabe rabt und Krähe kräht, wo unterm Sternenzelte ruht der Cash. Zu finden ist er gut in Fahretoft. Dahin ist Priel und sicherer Hafen, etwas entfernt der Deich mit Schafen, und doch prägst du dich jedem ein, mit einem Schwert ruhend im Stein, mit Hobbithöhl und Gotteshaus, mit Klinkerweg und Mommsenhaus, o Fahretoft. Fahretoft, o Fahretoft, wie wenig hab ich mir erhofft. Vergessen werde ich niemals dich, zu sehr hast du begeistert mich. O Fahretoft. Und mit diesem Bombenbekenntnis endet Konservenradio Dosenhausen, Konserve 245 vom 13.11.2025. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Was habe ich da überhaupt erzählt? Freitag, der 30.10. Blödsinn. Es war der 31.10. Faktenchecks. So wichtig. Der 31.10. Halloween. Der Tag vor dem Feiertag. Der Tag vor dem Feiertag an einem Samstag. Der Tag vor dem Feiertag an einem Samstag, an dem keiner einkaufen kann, weshalb im Ort ein Chaos los war, Geschäfte überlaufen, Endzeitstimmung, es gibt nichts mehr zu kaufen, ein ganzes Wochenende lang. Dieser Freitag, der 31.10. Halloween, der war's. Nicht Freitag, der 30. Wisst ihr Bescheid?